Sicher, wir sind dann, also wir haben 2000 unseren Verein, die Bürgergemeinschaft gegen die Zerstörung der Wedfelder Landschaft, gegründet und sind in Dialog getreten mit der Verwaltung und den Hammer Politikern, haben versucht, diese Planung abzuwenden in den entsprechenden Planungsverfahren. Da gibt es ja Gebietsentwicklungsplan, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan. Wir haben es nicht geschafft, die Planung für das Logistikzentrum eben völlig zunichte zu machen, konnten aber zumindest erreichen, dass aufgrund unserer ständigen Intervention eben schon die Fläche sich deutlich verkleinert hat. Wir reden heute also über etwa 35 Hektar, die tatsächlich eben in Hamm besiedelt werden. Und wir haben erreicht, dass eben Planungen zur Verkehrsreduzierung durchgeführt worden sind. Aber letztendlich haben wir es eben nicht völlig verhindern können, dass hier Ansiedlungen wohl stattfinden werden. Ja, ja. Und es passiert jetzt im Augenblick gerade etwas? Oder was? Letztens war ich dort und ich sah so eine Baustelle, ja, ungefähr dort, wo dieser Punkt ist auf der Apore-Karte. Wo der Punkt ist, das sieht vielleicht nach Baustelle aus. In den letzten Tagen war ich nicht da. Es ist, der äußere Rand ist geschottert. Es sind ein paar Pflegemaßnahmen vorgenommen worden. An dieser Stelle vermutlich wird sich wahrscheinlich erstmal nichts tun, weil es die sogenannte Ersatzaue ist, die überschüssigen Wassermengen aus dem Industriegebiet, das leider im angrenzenden Böden ja schon sehr weit entwickelt ist, aufnehmen soll. Anfang des Jahres haben wir in diesem Bereich festgestellt, dass sich der durchaus auch positiv entwickeln kann. Wir haben da Silberreiher gesehen, einige Sumpf- und Wartvögel waren dort wohl im Durchzug, Kiebitze haben gebrütet, sodass da in der Vogelwelt sich schon einiges tat. Was nicht so schön ist, gerade da hier ja möglicherweise relativ viele Vögel hinkommen, es ist wohl geplant, da ein Windkraftrad reinzustellen, was wir an dieser Stelle nicht gutheißen würden. Dann hat man einen Raum, wo wir sagen, der könnte sich jetzt nochmal für Natur entwickeln. Der wird dann natürlich dann grob gestört an dieser Stelle. Was sich aber noch tut, das ist in dem eigentlichen Kerngebiet, wo das Industriegebiet hin soll. Das ist jetzt in dem Bereich östlich des Osterböhnener Weges. In dem Bereich, das hat die Wirtschaftsförderung sogar in Auftrag gegeben, finden Ausgrabungen statt, weil man durch frühere Funde weiß, dieses Gebiet war schon immer besiedelt. Man hat ganz früher, als die Autobahn A2 gebaut wurde, auch im Bereich Hellweg, glaube ich, war es mehr, hat man schon steinzeitliche Funde gefunden, die dann aber durch die Kriegswirren wohl in irgendwelchen Museen verschwunden sind. Aber man untersucht dieses Gebiet, hat im Böhnener Bereich eine sogenannte Einholmleiter mal gefunden. Das ist die älteste Europas, die es wohl, die man je gefunden hat. Und in unserem Bereich hat man zum Beispiel jetzt noch mal gefunden ein Stein, ein Gewicht, wo die Insider, also die Archäologen, gleich wussten, was ist das. Das diente zum Beschweren der Kettfäden an den Webstühlen, an ganz alten. Also man sieht, Siedlungsreste sind hier vorhanden. Die führen aber leider nicht dazu, dass man sagt, das Gebiet muss jetzt geschont werden, sondern man archiviert das, was da ist, und dann zieht man das wieder zu. Und was heute in der Zeitung steht, natürlich auch nicht so schön, das Gelände ist vorgemerkt für einen Logistiker, der möglicherweise diese Fläche besiedeln wird, um dann ein Logistikzentrum zu machen. In der Form, wie wir es immer kritisieren. Es wird ja oft gesagt. Welche Fläche jetzt genau? Das ist die Fläche, die jetzt untersucht wird, auch östlich des Osnabrücker Weges bis so in diesem Bereich Hof Holtkötter. könnte man sagen. Auf diesem Gebiet findet das jetzt statt. Und der Logistiker, der im Gespräch ist, macht das, was ganz viele tun. Die legen Standorte zusammen, dadurch werden sie effektiver. Und erstmal entstehen nach unserer Einschätzung dann überhaupt keine Arbeitsplätze, keine neuen Arbeitsplätze. Es handelt sich in erster Linie um Verlagerungen. Das ist etwas, was wir immer kritisiert haben. Sie sagen, diese Form der Industrialisierung schafft nicht wirklich neue Arbeitsplätze. Und dann sind wir eigentlich wieder dabei zu sagen, wir gucken auch weiter. Man könnte ja sagen, ihr habt ja nur euren Eigennutz vor Augen und wollt deshalb diese Gebiete nicht besiedelt haben. Wir sagen aber, der Boden ist wertvoll, der muss erhalten bleiben. Und wir wissen, dass es ja über 40.000 Hektar im Ruhrgebiet gibt an Brachen, die nicht genutzt werden. Und diese Brachen müsste man daraufhin untersuchen, ob nicht auch da diese entsprechenden Firmen angesiedelt werden könnten. Also wir sagen, es kann nicht immer sein, dass auf der grünen Wiese, da wo man schnell baut, wo man keine Altlasten hat, dass man da den Firmen hinterherläuft und sagt, wir opfern unser Land, ihr könnt das kriegen. Hauptsache, wir jagen der anderen Gemeinde möglicherweise die Ansiedlung ab. Hm. Wollte mal ein bisschen erzählen aus eurer Erfahrung, eure Mitmenschen hier zu aktivieren, zu motivieren und zu sammeln.